Klangachse. Hamburg, Marseille, St. Petersburg. So nennt der kalifornische Komponist und Audiokünstler Bill Fontana seine Geräuschkomposition. Er verbindet darin ortsspezifische Alltagsgeräusche der drei Partnerstädte über Mikrofonsignale zu einer Live-Klangbrücke, um durch die Schaffung eines gemeinsamen akustischen Raumes die Einheit Europas bei aller kulturellen Vielfalt zu symbolisieren. Bill Fontana hat diese Geräuschcollage aus Klangmaterialien für den Norddeutschen Rundfunk erstellt, die er bei seinen Vorarbeiten zu dem Live-Ereignis anlässlich der medialen Eröffnung am 4. Februar gesammelt hat. Unsere Hoffnung, von diesem Live-Ereignis heute Nachmittag einen Mitschnitt präsentieren zu können, ging leider nicht in Erfüllung. Aus künstlerischen und technischen Gründen haben wir uns entschlossen, Ihnen stattdessen die fertige Produktion vorzustellen. gehst du nach oben. Die haben gerade. Ah oui, mais ça fait chier. Thésaurine, So, wenn noch mit mir Leute hier geht, sag ich einfach. Sofort Japan. Große Arbeit, Grundfahrt sofort Japan hier. Thank you. Изображает воскресшего Христа, стоящего на облаках. Витраж выполнили в Германии на королевской мануфактуре в Нимуке по проекту баварского художника Генриха Мария фон Гесса. Площадь витража 28 квадратных метров. Сейчас витраж подсвечивается лампами дневного света. Он ярко освещен. Нам даже ясно видны штуки. Места соединения отдельных стоков. Раньше горящим газом и изображение креста только мерцало. В таком виде собор был торжественно освящен 30 мая 1858 года. И до 1928 года собор был закрыт. Деревянные кафедры на полках считались проповедью. 1930. Господи Боже, славы и честь венчаем. Klangachse Hamburg, Marseille, St. Petersburg von Bill Fontana. Und jetzt noch ein Hinweis. Am morgigen Sonntag um 11 Uhr veranstaltet das NDR Hörspiel wieder einmal eine Matinee im Hamburger Abaton-Kino. Als radiophones Gegenstück zu Robert Wilsons Alice im Thalia-Theater ist die Collage-Komposition Alice im Wunderland zu hören, die Heinz von Kramer nach dem gleichnamigen Roman von Lewis Carroll geschaffen hat. Nach der Vorführung des Hörspiels liest Ingrid van Bergen aus Carrolls Buch Alice hinter den Spiegeln vor.